willst du endlich gehen? Wo soll ich mich erkriegen? Ach, wo soll ich mich erkriegen? Ach, mein Sinn, wo willst du endlich hin? Ach, mein Sinn, wo willst du endlich hin? Ach, mein Sinn, wo willst du endlich hin? Wo willst du endlich hin? Ach, mein Sinn, wo willst du endlich hin? Wo soll ich mich erkriegen? Wo willst du endlich hin? Wohin? Wo soll ich mich erkriegen? Wo soll ich mich erkriegen? Bleib ich hier? Oder wünsch ich mir Berg und Hügel auf den Rücken? Bleib ich hier? Wünsch ich mir Berg und Hügel auf den Rücken. Bei der Welt ist gar kein Rat und im Herzen stehen die Schmerzen. Meine Missetat, meine Missetat, meine Missetat, meine Missetat. Kein Wort und im Herzen stehen die Schmerzen, meine Missetat, weil der Krieg.